Na, wie geht's dir? Ich bin gerade ein bisschen außer Puste. Ich einkaufen war und das Wägelchen war so schwer. Ah. Katzenstreu war mal wieder nötig. Aha. Und das wiegt ja dann doch. Oh, das trägt ja mein Sohn nach oben. So. Bist du schon bei Anne? Fahre gerade noch mal zu Henrik. Yep, gleich die Überraschung. Mahlzeit. Ist dein Sohn auch da? Ja, ich sag ihm mal Bescheid. Kannst du mal ganz kurz kommen? Hallo. Das ist Jenny. Das ist mein Sohn Edward. Ich habe auch was mitgebracht für euch beide zusammen. Ah. Bildchen. Ja, wow. Ja, und? Oh, guck mal etwas. Erinnerst du dich? Mann, oh Mann. Die haben wir früher, glaube ich, mein Taschengeld mit verdient. Genau. Waren wir früher mit meiner Mutter im Wald, ja. Und deine Mama hat mir nämlich bei einem Tequila erzählt, dass der Geschmack ihrer Kindheit Brötchen gestopft mit Blaubeeren waren. Ja, danke schön. Wir stopfen ein paar Brötchen mit Blaubeeren. Ja. Und lassen dich vielleicht probieren, oder hast du das schon gegessen? Nee. Mega schöne Wohnung von Henrik. Wohnst du auch hier in dem super schön. Würde für einen Film genauso die Wohnung eines Punk-Intellektuellen einrichten. Weißt du spontan, was deine Lieblingsplatte zurzeit? Zurzeit? Soll ich das wirklich sagen? Zurzeit? Tears for Fears, Hurting. Könntest du was anspielen? So alter 80s-Stuff. Ach, das muss man kaum anstellen, weil die haben so viel Hits gehabt, das kennen die meisten. Kann gerade kaum tippen, Finger voller Blaubeeren. Was hast du über Leute gedacht, die irgendwann aus dem Punk so richtig ausgestiegen sind und dann jetzt, weiß ich nicht, Familie haben, Reihenhaus, Eigentumshaus und CDU wählen auf einmal oder so? Hast du solche Leute kennengelernt? Ja, so? Aber warum denn nicht irgendwie? Warum sollen die das dann nicht tun? Ich finde es sogar eher spannend, wenn heute ein Punk CDU wählt, weil das bedeutet ja, dass sein Weg nochmal ein sehr, sehr weiter gewesen ist. Ich bin heute wertkonservativ mit linken Spurenelementen. So, ja. Also für mich hat es keinen Sinn, irgendwie so zu tun, als wäre heute immer noch 1978. Das ist Quatsch. Langweilt mich. Aber so eine Art Punkbewegung, finde ich, können wir schon gebrauchen, was jetzt gerade den BND-Skandal, den NSU-Skandal und diese ganzen Geschichten, die gerade so rauskommen, angeht. Also irgendwie eine neue Jugendbewegung fehlt so ein bisschen, oder? Mich hat mal vor vielen Jahren bei so einer Diskussionsrunde ein junger 16-jähriger Punk gefragt, ja, er kann gar nichts mehr tun, weil keiner nimmt ihn wahr und die sind ja mehr oder weniger mit ihm einverstanden. Und daran liegt ja auch wirklich eine große Tragik der, ich sag's mal so, Jugend von heute. Die können einfach nicht mehr in dem Maße schocken, wie wir das konnten. Das haben wir ihnen einfach weggenommen. Ernüchterung bei mir. Ich mach einen Tick leiser. Der Punk ist tot, es lebe der Punk. Nur halt ohne uns. Unsere Rebellion bleibt aus. Verstehst du, was ich meine? Nee, essen jetzt die Blaubeerbrötchen. Ah. Und wie schmeckt's dir? Geht so. Bin wohl zu modern.